Der Juli 2015 gehörte auf Radio Marabu der Band Berluk. Und jetzt 30 Minuten Marabu Musik. Nur auf Radio Marabu. Hallo, hier ist der Dieter Renko. Ihr hört den Berluk Monat von Radio Marabu. Radio Marabu. Первый, второй, третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт! We'll be right back. Fahrer, der Schwanengesang von Berlo. Hallo Erde, hier ist Alpha. Damit ist ein 30 Minuten Nonstop Music Block eröffnet. Hier auf Radio Marabu und Dietmar Renker von Berlok im großen Interview in der nächsten Stunde. Wir werden ihn aber auch in dieser Stunde schon mal hören. 30 Minuten Nonstop. Weiter hier mit gutem Rock'n'Roll. Aus Kalifornien, die Gorillaz, Good Advice. Nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Yeah. Band. Nah, nah. No matter who tries to get in front of you, no matter who tries to stop you, don't ever let them, let them. Cause you have the key. You know we got to get a third eye on high beams. Speed, speed, speed, place to know in my head. on the way. Lights out. Uh-huh. Blast, blast, blast. Lights out. Uh-huh. Blast, blast, blast. Lights out. If you give a little bit of love to a little bit of love to those you live with, a little bit of love, oh, it's got to come your way. Generation is flatlining, baby. It ain't got nothing on me. Mit einem abwechslungsreichen 30 Minuten Nonstop Music Block ging es in die Berluk Show hier auf Radio Marabu. Das war die neue Single von Motorhead. Genau, Lemmy ist zurück, Thunder and Lightning davor, Elias Kid, Free aus den 70er Jahren, Peter Wolf von der G. Giles Band, Solo aus den 80er Jahren, Lights Out, Little Boots, die immer unterschätzte Künstlerin aus England, Damn Funk aus Los Angeles, die Growlers, ja, und los ging's mit Hallo Erde. Hier ist Alpha von Berluk aus den 70er Jahren, der Schwanengesang der Band und der erste ganz, ganz große Erfolg. Den werden wir in der nächsten Stunde nochmal hören. Da spricht nämlich Dietmar Renker von Berluk über seine Karriere. In seine Welt hören wir aber auch schon mal in der nächsten halben Stunde. Es gibt ein paar kurze Statements für euch. Gleich aber die neue Single von Neil Young. Sommerradio Marabu. Musikjournalismus hart, kompromisslos, anarchistisch. Das Thema heißt Lieder mit Sprechstellen. Und damit sich jeder etwas unter dem Thema vorstellen kann, jetzt ein sehr bekanntes Beispiel aus dieser Rubrik, die Rubettes und Sugar Baby. People, take my advice. If you love someone, don't think twice. Radio Marabu. Ihr hört Radio Marabus alternative Oldie-Show, präsentiert, moderiert und produziert von Marcel Fischer, Frank Göhn. Wieder mit Sprechstellen Marabu Flashback. Radio Marabu. Established 1984. Musik aus Bayern. Gelebte Musik. Musik aus Bayern. Sommer 2015. 1984. Es war nach dem Krieg. Es gab nur Elend und Zerstörung. Die Menschen litten unter Sozialismus oder sozialer Marktwirtschaft. Exklusiv des Magazins der Pulse täglich für Sie da. 1984 gründete ein junger Visionär namens Rainer Palmer diese Radiostation. Radio Marabu. Radio Marabu. Marabu. Rainer Palmer, ein Gründer. Radio Marabu, ein Sender. Your radio dial is set on Radio Marabu, shortwave. Feel free to send your reactions, reception reports, etc. to info@radiomaribu.de. I'll repeat, that is info@radiomaribu.de. Sommerradio Marabu. Nun die neue Neil Young. Thank you. for your parting class. Seeds of life, your golden fields of wheat, windy fields of barley at your feet, while you endure the thoughtless plundering. Neil Young, Wolf Moon. Zusammen mit Promise of the Real, das sind die Söhne von Willie Nelson. Ja, und Willie Nelson haben wir jetzt. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. And maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told. I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind. You were always on my. On My Mind, ein Klassiker von Willie Nelson. Die Pet Shop Boys haben es dann in den Olymp des Disco Foxes gehoben, wenn man das gehoben bezeichnen darf. Und jetzt eine Band namens Jojo. Das war die Begleitband von der wunderbaren Gabi Rückert und Bernd Bangel war der Kopf dieser Band. Und Jojo hatten auch einen kleinen Osthit in den 80er Jahren. Hey, hallo! Kennst du das? Ein Hitzeschauer kräuselt dir die Haare. Das Herz haut wie ein Hammer und genauso laut. Kennst du das? Du kannst nicht schlafen, schlägst dich durch die Nacht. Und das alles hat ein Wort gemacht. Hörst nur dieses eine Wort, hörst nur dieses Hey, Hallo. Und es trägt dich fort. durch Straßen, einfach ohne Sehen. Schwimmst im Meer von tausend Blicken, ruhig vor dich hin. Aber dann zwei fremde Augen streichen dir die Haut. Und ein Wort fliegt rüber, so vertraut. Hörst du dieses eine Wort? Hörst du dieses Hey, Hallo? Und es trägt dich fort und du suchst ein was, wo? Hey, Hallo. Irgendwann, irgendwo. Hallo. Zeit hält an und du fühlst dich ziemlich hilflos wie beim ersten Mal. Aber dann ein kleines Lachen hilft dir drüber weg und du sagst Hallo, ich find dich nett. Hörst nur dieses eine Wort, hörst nur dieses Hey, Hallo. Ich fahrt und du suchst beim Platz wo. Hey, hallo. Irgendwann, irgendwo. Hallo. Hörst du dieses eine Wort? Hörst du dieses Hey, hallo? Und es trägt dich fort und du suchst beim Platz wo. Hey, hallo. Neues, frisches, anderes, ungewohntes, unbekanntes, abseitiges aus Bayern. Der Sommer wird bayerisch auf Radio Marabu. Wir stellen euch eine lebendige Musikszene vor, zahlreiche Bands, zahlreiche Interviews. Im Zusammenhang mit BSC Music und mit Verlosung. Der Sommer wird bayerisch auf Radio Marabu. Neues, frisches, anderes, ungewohntes, unbekanntes, abseitiges aus Bayern. Bayerische Musik im Sommer 2015. Ja, da gibt es viele Interviews für euch in den nächsten Wochen. Jetzt sind wir aber erstmal in Rostock bei Dietmar Renker. Ja, und der hat neben dem Interview ein paar Statements uns zu Gehör gegeben. Hier ein wunderschönes zum Thema Liebe. Also, jetzt kommt das Stichwort Liebe. Sag ich mal so, ich habe zu meiner Frau schon gesagt, ich glaube, entweder bin ich altmodisch, wir sind immer noch zusammen und nach uns sind sie alle schon geschieden. Da wir immer noch zusammen sind, muss das wohl Liebe sein. Blaue Stunde, Stunde zwischen Tag und Nacht, macht die Runde. Täglich um die Erde und macht die Menschen so satt und macht die Menschen so satt. Die Pupillen werden tief zur Märchenzeit, Träume stillen, sorgenvolle Klage. Landschaft wird weit und alle Landschaft wird weit. blaue Stunde, Berluk. Und hier ein paar Gedanken zum Tod. Der Marcel West, weiß Gott jetzt von mir wissen, was Tod ist. Tod gibt es nicht. Entweder ich lebe oder ich lebe nicht mehr. Und da ich lebe, mache ich mir darüber überhaupt keine Gedanken. Mercury Rev auf Radio Marabu, The Queen of Swans. Zurück zu Berluk. Hallo, hier ist der Dietmar Renker und ihr hört die Radio Marabu. Dietmar Renker von Berluk in der nächsten Stunde im großen Gespräch. Ein paar Infos zu Berluk. Ähnlich wie bei den Pudis, die schon vor der eigentlichen Bandgründung ein paar Jahre unter ihrem Namen durchs Land tourten, spielten einige Musiker aus Berlin und Luckenwalde. Da entstand der Name Berluk, womit ihr Gruppenname schnell gefunden war. Zum Tanz, sie probierten sich aus, wechselten die Besetzungen, experimentierten, um einen ganz eigenen Stil zu finden. Das gelang 1975 unter den Fittichen des künftigen Bandleaders und Schlagzeugers Dietmar Renker aus Rostock, der die Fäden bis heute in den Händen hält. Mit dem Album Reise zu den Sternen und dem Klassiker Hallo Erde, hier ist Alpha gelang Berluk der große Wurf. Viele Hits ziehen sich wie ein roter Faden durch die Bandgeschichte. Bermuda-Dreieck, Glaube an dich, No Bomb, geradeaus, die Erde lebt. Das sind einige davon. In Zahlen innerhalb von 12 Jahren. Von 1978 bis 1989 gab es 29 Platzierungen unter den ersten 50 in den Jahresauswertungen der DDR, 9 unter den Top 10 und mit No Bomb gab es den Jahreshit 1983. Hallo, hier ist der Dietmar Renker von Berluk und ich wünsche mir das, was eigentlich sich jeder wünscht, Frieden auf Erden, obwohl ich nicht in der Kirche bin, aber das ist so. Das große Interview mit Dietmar Renker von Berluk in der nächsten Stunde. Und das ist das Feuer in der Welt aus dem Album Reise zu den Sternen. Das alles ist dein.